dazu gekommen bin? Ein Typ, Mitte 20, am Flughafen. Ich wollte weg, ich dachte, jetzt ist endlich die Gelegenheit und du fliegst. Was erzähle ich, ist ja egal. Also, die Wichser hatten jedenfalls meine Karten gesperrt. Kein Geld, wegfliegen ist nicht. Er spricht mich an, morgens. Ich saß noch in dieser abgefuckten Wartehalle und war eingeschlafen. Er rüttelt mich wach, hält mir einen Kaffee unter die Nase und fragt, ob ich kurz Zeit hätte. Nee, habe ich gesagt, am Abend. Er sagt, prima. Und schlägt eine Bar vor. Das geht ganz simpel ab. Du kommst zu der Bar und wenn du rein willst, bekommst du ein Armband. Man sagt dir, damit gibt's die Getränke umsonst. Dann bist du drin und guckst dich um. Und irgendwann fällt dir auf, wo ist eigentlich der Typ, der hier sein wollte? Und prompt steht ein Drink vor dir. Ich frage den Barmann, wie er darauf kommt. Whisky auf Eis. Was genau das war, worauf ich Lust hatte. Und er zeigte hinter mich. Da steht der Typ. Ich hatte mich schon gefragt, wo der bleibt. Ich frage, woher weiß der Barmann, was ich trinken will? Und er zeigt aufs Armband. Dieses Scheißding nimmt deine Biodaten ab. Puls, Blutdruck, Schweiß, alles wird aufgenommen und analysiert. Und schon bist du ein offenes Buch. Whisky auf Eis. Nicht schlecht. Meist liegen wir richtig. Beeindruckend, oder? Dabei ist es eigentlich billig. Interessant wird es ja, wenn man weitergeht, also tief analysiert. Mit Sensoren, die auf die Haut aufgetragen werden, so wie die hier. Darf ich? Ganz glatt? Ja, kaum zu spüren. Klar denkt man, das ist vielleicht kritisch wegen Datenschutz und so weiter. Aber die Sache ist spannend. Und Blumenberg hat ja auch was wie eine Familie. Fast jeder hat da so einen Sensor. Jeder. Es tut mir leid. Schalten Sie das Ding ab. Ja, bitte schalten Sie es ab. Das Wunschprojekt von Christopher Jensen. Regie Petra Feldhoff. Am Fuße des Towers die Umrisse, noch schwach erkennbar. Sie haben dem Wetter getrotzt. Der Wind ist warm, er treibt sandfarbene und graue Wolken über die Stadt. Ihre Geräusche wehen leise zu mir herüber. Flöcke. Sie geben einen Eindruck von den Ausmaßen des Geländes, auf dem der Flughafen errichtet werden sollte. Naturschützer setzten dem Projekt der Fun-Fluglinie ein vorläufiges Ende. Die Consumer Area und 6, 7, 8, 9, 10, 12 Geschosse des Verwaltungstowers ragen bereits in den Himmel. Ein Fahrzeug nähert sich. Es wird Ganson sein. Was willst du? Mit dir reden. Stört es dich, wenn ich aufzeichne? Ich bin nicht das erste Mal hier seitdem. Siehst du die Umrisse? Erstaunlich, wie lange Kreide sich hält, oder? Woran erinnert dich das? Sag du es mir. Einige haben ausgesagt, Paul sei geflogen. Tatsächlich. Mich erinnern die Umrisse an einen Fallschirmspringer. Im freien Fall. Oh. Ein Sportunfall. Das ändert ja alles. Das glaube ich kaum. Wir wollen Produkte, die gekauft werden. Und die Voraussetzung dafür ist Marktforschung. Die richtige Marktforschung. Nehmen wir den Trend. Er liegt in der Luft an vielen Orten zugleich. Wer sagt den Leuten, was sie tun sollen? Es gibt ein geheimes Band zwischen ihnen. Nennen wir es Schwarmverhalten. Die Frage ist nun, wie können wir dieses Schwarmverhalten nicht nur beobachten, sondern aktiv nutzen? Sagen wir, zum Aufspüren. Zum Aufspüren von tief sitzenden Wünschen. Man könnte auch sagen, zur Marktforschung. Danke, Herr Ganson. Bei uns zu Gast Professor Elmer Ganson, ein seit 30 Jahren gefragter Wissenschaftler, ein Star hinter den Kulissen. Der Agentur Blumenberg ist es vor wenigen Jahren gelungen, ihn zurück nach Deutschland zu holen. Von hier aus hat er die Marktforschung revolutioniert. Seit einem Jahr ist Ganson durch einen Unfall an den Rollstuhl gefesselt, was ihn nicht daran hindert, weiter zu forschen und zu kämpfen. Mit der europäischen Klage gegen das Vertriebsverbot, das gegen eine neue Produktidee verhängt wurde. Das Instant Candlelight Dinner, das ist vielleicht anderthalb Jahre her. Ich habe die Aufregung nie verstanden. Es ging um, naja, Boy Meets Girl. Die romantische Nummer halt. Das heißt? Kerzen, Serviettenringe, eine Tischdecke, naja und so weiter. Ein Instant Candlelight Dinner zum Aufblasen, wenn Sie so wollen. Und da man keine Zeit hat, was zu kochen und von Wein keine Ahnung hat, gibt es dazu einen Account bei einem 24-Stunden-Lieferservice. Und man besorgt zu Hause nur noch das Finish. Das Produkt darf bei uns nicht verkauft werden, hm? Aber die Forschung bei Blumenberg wird gefördert. Ich finde das unglaublich, diese Heuchelei der Politik. Fehlt nur noch, dass sie mit Moral kommt. Verstehe ich das richtig, dass das Candlelight-Dinner in Asien und Lateinamerika zugelassen wird? Gute Frage, was das Candlelight-Dinner so besonders macht. Wir haben es ja getestet, unser Schwarm. Also Mirko, Alexander, Serin war dabei, Chetin und andere. Wir haben auch ganz schon Sinn gemacht. Jedes Detail stimmt. Zum Beispiel, nehmen wir die Kerzen. Der Schwarm, also so nennen wir die Gruppen. Wir sind ja immer mehrere. Schaut sich alle möglichen an. Grüne, gelbe, lange, dünne, welche mit Duft und so weiter. Du nimmst sie in die Hände, du fühlst sie, riecht sie gut, ja. Nein. Und die Biodaten von jedem Einzelnen werden dann ausgewertet. Und die Favoriten kommen dann eine Stufe weiter. So geht es mit allem. Servietten, Tischdecke, Musik und so weiter. Dann kommt der Praxistest. Tischlein deck dich. Man spielt das ja auch durch. Schaut sich tief in die Augen, ganz schneller. Deine ganzen Biodaten. Ein romantisches Dinner. Wie lief das denn bei den Testbahnen? Hat es da öfter gefunkt? Darin liegt wohl der Erfolg, oder? Es ist ein Irrtum zu glauben, man müsse viel über den Kunden wissen. Gerade wenn ich nichts über ihn weiß, komme ich zu richtigen Ergebnissen, weil nicht die Statistik den Menschen ausmacht, sondern seine Wünsche und Bedürfnisse. Und an die muss ich ran. Das gilt schon für die Probanden. Die Testgruppen oder Schwärme, sie werden nach ihrer Wunschstruktur zusammengestellt. Wir nennen diese Wünsche Desir. Ich wollte nur sagen, also meine Erfahrung, es ist wirklich cool. Ich habe immerhin ein Jahr für Blumenberg gearbeitet und man fühlt sich wie ein Teil einer Familie. Religion, soziale Zugehörigkeit, Bildung, Geschlecht. Das unterscheidet uns mehr, als dass es verbindet. Aber unsere tiefsten Wünsche und Sehnsüchte, unser Streben nach Glück, das eint die Menschen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, war, wäre es nicht großartig, all diesen Wünschen eine Gestalt geben zu können und sie dadurch erfüllbar zu machen? Meine Frage ist ganz allgemein. Kann ich mitmachen bei Blumenberg? Keine Ahnung, habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich bin Biologe. Fachgebiet? Vogelkunde. Kein Scherz. Aber ein netter Zufall, oder? Ein Jahr haben sie mir gegeben. Auf Bewährung. Ich dachte, ich mache vorher die Biege. Doch die Arscher haben meine Karten gesperrt. Nein, nein, davon hat mir Kumini erzählt. Wir sind pleite gegangen. Mit Familiar. Wir hatten fette Geldgeber, inklusive Airline. Jemand aus den eigenen Reihen hat die Idee Maisbieten verkauft. Welche Idee? Welche Idee? Sie haben von den Familienprogrammen gehört. Also, dass man Reisegesellschaften nach einem Psychogramm zusammenstellt. Ist ja der Renner. Aber wir hätten den Markt abgeräumt. Es gab da ein paar coole Ideen. Der Flughafen war bereits im Bau. Ich habe Akten mitgehen lassen, als es eng wurde. Wir waren im selben Schwarm. Aber dann ging er in die Logistik, ziemlich bald. Und hat dort die Schwärme koordiniert. Ist zwischen ihnen was vorgefallen? Merkt man das? Ja, sagen wir, er hat meinen Bruder bei Blumenberg geschasst. Alle herhören! So eine Aktion. Die Antikonsumisten. Mirko dachte, Leon, also mein Bruder, hätte denen was gesteckt. Sie wollen euch glauben machen, dass mit Ganzhorn war ein Unfall. Irgendwoher wussten die von dem neuen Projekt. Also dem Wunschprojekt, wie es bei Blumenberg heißt. Oder hieß. Und sie haben uns aufgemischt. Es wird euch allen so gehen. Er hatte keinen Beweis. Leon ist ein kleiner Spinner, okay, aber er ist mein Bruder. Wenn es drauf ankommt, bin ich schon immer auf andere los. Ungefähr so wie eine Löwin, die ihr Junges verteidigt. Was Mirko und mich betrifft, wo wir schon über das Candlelight-Dinner gesprochen haben, ja, wir hatten was miteinander. Ich kann mir vorstellen, dass es einen Wunsch gibt, der alle Menschen eint. Eine anthropologische Konstante vielleicht, einen evolutionären Tiefengrund. Das mag naiv klingen, ich weiß, ich will mich keine Illusion hingeben. Aber allein die Tatsache, dass sich solch eine Utopie denken lässt, zeigt, dass wir vor einer Revolution stehen. Außerdem haben wir jetzt die Technologie, das in Kürze auszuprobieren. Was denkst du, Gans? Wo bist du denn? Glaubst du, dass ich Blumenberg ankriege? Oder nie? Schieb es nicht auf Eva. Ich käme auch so an meine Informationen. Eva hat es übrigens Musik genannt. Musik? die akustische Verkoppelung. Du bist ein verdammtes Genie. Weißt du das? Eigentlich ist das so. Wir kommunizieren im Schwarm normal über eine Art Funk. Komm mal hier hin. Oh, das ist interessant. Schau dir das mal an und so. Musik. Ich habe gedacht, es ist wie Musik. Also die Wandlung der Biodaten in akustische Daten. Wir sind alle über die Musik verbunden. Ich laufe also die Straße weiter runter. Oh, und da war plötzlich dieses Gefühl. Überall in mir, ganz plötzlich. So wie, oh, Hilfe, ist die Welt schön. Wie ein Puls. Ein stetes Pulsen. Neusig, aber angenehm. Organisch irgendwie. Ich war noch immer ganz überwältigt. Und da merke ich, die Sprechverbindung war aus, verstehen Sie? Ich bin zu diesem Platz gelangt, ohne dass es mir einer gesagt hätte. Ich hatte sie die ganze Zeit im Blick. Auf einmal denke ich, was macht sie denn hier? Das ist doch die Straße. Da weht dieses Blatt durch die Luft. Es ist rot, feuerrot. Und es dreht sich im Wind, tanzt so hin und her. Ganz sachte. Und ich wollte nur eins, es berühren. Einfach nur berühren. Serin! Hey Mirko, Paul hier. Es ist was passiert. Was denn? Blätter. Schau dir unbedingt die Daten von heute an. Blätter? Ja, Blätter. Hey, auf was für einem Trip bist du denn? Auf den von Serin. Die wäre vor Begeisterung fast in ein Auto gelaufen. Aber ich sag dir, da war was. Wir haben es gespürt. Wie gesagt, schau dir die Daten an. Ciao. Wie war das, als Paul in den Schwarm kam? Er hatte was. Ausstrahlung. Auf eine andere Art als Marco. Obwohl, ihr Ding durchziehen wollten beide. Nach zwei Tagen war klar, er leitet den Schwarm. Und ich dachte bestens. Ich bin ja ab in die Logistik und so war er mein direkter Ansprechpartner. Ich dachte, wir kommen gut klar. Naja, ich glaube, da lief eher so eine Männersache, so konkurrenzmäßig. Klar, verantwortlich, dass alles läuft, war letztendlich ich. Mir war schnell klar, wir gehen ab oder unter. Ich meine, der Gedanke war, kriege ich Paul nicht in den Griff. Gehen wir unter. Im Netzwerk ist der Informationsfluss hierarchisch bestimmt. Der Schwarm hingegen agiert aus seiner Mitte heraus und ist aber nicht von Herrschaftswissen, persönlichen Eitelkeiten und den störanfälligen Kommunikationswegen abhängig. Der Schwarm besteht aus einer gewissen Anzahl autonomer Agenten, die im Bewusstsein eines gemeinsamen Ziels operieren. Ich glaube in diesem Sinne, dass der Schwarm die Familie ablösen wird. Mit Paul wurde es auf einmal Freestyle. Wir sind einfach los. Weg von den Shopping-Malls, den Schaufenstern. Weil die akustische Verkoppelung ermöglicht eine ganz andere Freiheit. Und die geht viel weiter als die Funkverbindung. Man muss sich nur darauf einlassen. In sich hineinhorchen. Also, so durch einen Waldstreifen zum Beispiel. Das war vorher nicht so möglich. Wir waren in Zweiergruppen unterwegs. Chetil und Serin, Paul und ich. Paul? Hier. Wo sind wir hier? Hallo, ihr Bäume! Was ist das? Fällt mir was? Wohin wollt ihr? Ich sah die Vögel und spürte was. Wie eine unglaubliche Welle, die mich durchflutet. So ein Gefühl von... Es klingt vielleicht doof. Es hatte was von einem Zauber. Na sowas, Paul. Ich will mit. Hey, kommt hier, nehmt uns mit. Vögel wollen nicht, die müssen. Flieger? Ich will mit denen mit. haue mich an. Und dann unterbricht er unsere Verkopplung. Und dieser Zauber war weg. So plötzlich, wie er gekommen war. Ich war einfach nur im Wald. Was bedeutet das? Das hängt irgendwie mit dir zusammen. Kann ich dir nicht sagen. Habe ich nur eigentlich festgestellt. Er hat uns wieder verkoppelt und es war wieder da. Etwas schwächer jetzt. Aber es war wieder da. Geht das, dass nur wir uns verkoppeln? Ich meine, ohne die anderen? Dann, ja, dann könnte ich dich küssen. Du meinst, es reicht, dass das Projekt gestoppt ist, Ganson. Und dass du und Blumenberg ungeschoren davonkommt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hier. Was soll ich damit? Durchgucken. Diese Richtung. Siehst du was? Bäume. Einen Hochstand. Da haben Paul und Eva sich ausgekoppelt. Zwei andere aus dem Schwarm, Serin und Chetin, waren ebenfalls im Wald. Das habt ihr doch bestimmt mitbekommen. Nachmittags kam der Anruf. Die beiden waren in einem ziemlich desolaten Zustand. Orientierungslos. Ich dachte, die sind total auf Drogen. Ein Arzt war da. Serin lag auf dem Boden, in Embryonalhaltung. Ich konnte es gar nicht glauben. Erst als ich die Fotos gesehen habe. Das war wie ein Nest, in dem ich lag, aus lauter Blättern. Ich habe mir gedacht, du musst ihr helfen. Und dann habe ich die Blätter zusammengesucht. Schon die Tage davor. Ich hab's gespürt förmlich. Gleich geht's los. Gleich verkoppeln wir uns. Wie eine innere Uhr. Da kam so ein Schwarm Vögel vorbei. Auffallend viele. Und dann war es plötzlich, als ob du fällst. Ins Bodenlose. Ich bin wohl einfach losgerannt, ohne zu wissen, wohin. Wo willst du hin? Warte! Serin! Wenn die Blätter fallen, müssen wir Vögel fliegen. Bitte? Wenn die Blätter fallen, müssen die Vögel fliegen. Sagten Sie nicht wir? Wir Vögel? Ja? Bitte bevorzugen die Vögel als Bild. Seit je sind sie Träger unserer Träume. Doch anders als zum Beispiel die Zugvögel, die im Winter nach Wärme suchen, um zu überleben, sucht der Mensch nach komplexeren Dingen. Nach Geborgenheit, nach Heimat und Zugehörigkeit, nach Identität. Er ist ständig auf der Suche. Dies umso mehr, seit die traditionelle Befriedigung solcher Bedürfnisse unter sehr vielen versagt bleibt. Ich habe eine Frage. Ich habe den Eindruck, dass das von wegen Blumenberg, wir sind eine große Familie, ein ziemliches Blabla ist. Weil, also ein Bekannter von mir, da war der Schwarm nicht mehr top von den Ergebnissen her. Und da durften sie gehen. Einfach so. Ich verstehe Ihren Einwand, aber sehen Sie es so. Die Familie ist eine Seite, aber es geht bei uns auch ums Geschäft. Wir wissen mittlerweile, dass Leute, die wir freisetzen, oft in ein tiefes Loch fallen. Was ich übrigens als Bestätigung der engen Bindungen sehe, die Blumenberg aufbaut. Wir erarbeiten gerade ein psychologisches und pharmakologisches Betreuungsprogramm für solche Fälle. Paul, warte mal. Was ist los bei euch? Meinst du den Waldspaziergang? Seit Tagen bringt ihr keine brauchbaren Daten. Also? Macht dir irgendwer Druck? Nicht dein Problem. Hör zu, Mirko. Es fühlt sich anders an mit akustischer Verkopplung. Wir sind am Anfang. Wir probieren noch rum. Das sollt ihr auch. Nur wenn ihr irgendwelchen Blättern hinterherjagt, führt das zu nichts. Wer sagt das? Habt ihr die Daten ausgewertet? Die von Serin? Wir sind dabei. Was ist mit Drogen? Serin? Oh, komm, ja? Ich lass das checken. Ja, tu das. Aber sag den Heinis, die sollen die Daten auswerten. Ja, danke. Wir können mit diesem Schwarm ganz oben stehen. Also, Paul, tu mir den Gefallen. Und bitte lösche unsere Gespräche. Ich habe keine Lust, sie irgendwann um die Ohren gehauen zu kriegen. Entschuldige. Spreche ich mit Mirko? Ja, wer da? Man erzählt sich, dass zwei von euch sich verlaufen haben. Hänsel und Gretel. Hör zu. Das Ganson im Rollstuhl sitzt, war kein Unfall. Und die Geschichte mit den beiden im Wald ist kein Zufall. Du kannst später nicht behaupten, du hättest nichts gewusst. Was ist Ganson? Habt ihr ihnen nicht erzählt, was bei den Tests mit der akustischen Verkoppelung passiert ist? Was dir passiert ist? Was ein Hook ist? wie sensibel man darauf reagieren kann. Bewusstseinstrübung, Taubheit, Lähmungen. Als ich gehört habe, was dir passiert ist, dachte ich nur, mein Gott, Ganson. Für den Ruhm in der Community geht er über Leichen. Sogar über seine eigene. Was dich irgendwie wieder sympathisch macht. Ach ja? Es ist dein Heiligenschein, der mich in ein mildes Licht taucht. Nein, nein, nein. Ich diene nur der Wahrheit. Was nicht gewusst? Wovon reden Sie? Wenn du mehr wissen willst, frag nach dem Hook. Mein Code ist Alpha Kreuz 0732. Was? Ich habe nur gedacht, das mit Serin im Wald kann sie aufgeschnappt haben. Trotzdem, sie schien was zu wissen. Und dann kam mir der Gedanke, da gibt's eine undichte Stelle bei Blumberg. Evas Bruder hatten sie also zu Unrecht rausgeworfen. Leon? Sieht so aus. Die kleine Ratte. Was haben sie dann getan? Geflucht, weil ich mir den scheiß Code nicht gemerkt habe. Alpha Kreuz 0732. Also bin ich zu Blumberg, weil man den Voicer nur dort abspielen kann oder halt löschen. Und da habe ich mir dann auch jemanden gekrallt wegen der Daten von Serin, als sie getilgt ist. Ich dachte, vielleicht hat Paul ja recht. Und? Die haben die Daten ausgewertet und das Ergebnis ist so ein Sitz- und Liegemöbel. Es hat was von einem Nest, wo man sich einrollen kann. Also die Oberfläche, der Bezug, der hat so eine Blattstruktur mit Äderchen und so. Das ist unglaublich angenehm für die Haut. Kuschelig. Kuscheln bringt Probleme, oder? Bitte? Denken Sie an das Candlelight-Dinner. Sie meinen den ganzen Ärger von wegen, dass das Produkt hier noch nicht auf den Markt gekommen ist? Ich glaube, das ist ausgeräumt. Ich meine, denken Sie, wie viele Produkte seitdem von uns lanciert wurden? Mirko hat mir erzählt, er hat Aufzeichnungen im Papierkorb gefunden, bei Blumenberg. Von Ihnen und Paul. Oh, die Daten liegen 4 Wochen da, bis sie endgültig gelöscht werden. Darauf wollen Sie hinaus, oder? Auf meine Beziehung zu Paul und Mirko. Ich weiß eigentlich nicht, was Sie das angeht. Wussten Sie, ob Mirko über Paul und Sie im Bilde war? Ich dachte es mir. Sie hat zurückgerufen. Aber sie hat mich auflaufen lassen. Sie hat mir nicht geglaubt, dass ich ihren Bruder wieder einstellen will. Würde ich auch nicht glauben. Ach ja? Er ist übrigens seitdem abgetaucht. Was war eigentlich mit dem Code? Um ihn abzufragen, sind Sie doch zu Blumenberg. Alpha Kreuz 0732. Ja. Dabei bin ich ja auf das Tête-à-Tête von Eva und Paul gestoßen. Und was haben Sie damit angefangen? Ich meine, mit dem, was die Anruferin gesagt hat? Gar nichts. Ich hab's für mich behalten. Warum? Schien Ihnen das nicht wichtig? Immerhin haben Sie den Code ja noch abgefragt. Wusste ich, ob's stimmt? Nein, es war mir auf einmal nicht mehr wichtig. Oktober waren Sie mit dem Schwarm in einem Büropark östlich der Innenstadt. Das geht auch aus Chetins Krankenbericht hervor. Ja, ein Büropark. Man kommt leicht auf die Gebäude rauf. Da fragt keiner. Wir waren auf dem, na, wie heißt es? Naja, das Wüstehaus halt. Also ein Name mit Tau. Weiß ich jetzt nicht. Ich erinnere mich an die Wolken. Es war Wahnsinn. Es war echt Wahnsinn. Man hatte den Eindruck an dem Tag, sie werden förmlich von den Hügeln vor der Stadt angezogen. Wie magisch. Paul hat unseren Blick nach oben gelenkt und in die Weite. Das war ein vollkommen neues Gefühl. Unglaublich. Alle haben so empfunden. Du stehst da und der Wind weht um dich herum. Und irgendwann verlierst du die Angst. Du spürst, er könnte dich tragen. Er trägt dich bestimmt. Plötzlich ging es wieder runter. Ich spürte das. Jetzt geht's runter. Ich denke, die anderen sind alle vor mir runter. Nein, da ist noch jemand im Haus. Chetty. Ich hab's gespürt. Es ist Chetin. Ich sah die anderen dort unten laufen. Über die Wiese. Er steigt auf die Brüstung. Breitet die Arme aus. Dann geht er in die Knie. Man springt. Einfach gut. Auf den zweiten Stock. Ich dachte nur, verdammt tut das weh. Sehe noch irgendwie die Wolken über mir. Dann wurde ich ohnmächtig. Ich habe den Anruf bekommen und bin sofort hin. Zuerst habe ich Alex gesehen, wie er da steht und sich die Kotze vom Mund wischt. Die anderen hingen irgendwie rum, wie weggetreten. Dabei hatte das Labor mir schon gesagt, no drugs, keine Drogen. Leute, hört zu. Wir legen eine Pause ein, bis sich das geklärt hat. In dem Moment ist Paul auf mich zu und hat mich zur Seite genommen. Mirko, wenn du dir Gedanken machst um uns, danke. Aber du bist nicht der Einzige, der Anrufe bekommt. Warum weiß ich nichts davon? Du hast noch 5 andere Schwärme und bist fein raus. Uns schreibst du einfach an und wir sind weg vom Fenster. Darin. Ihr seid auch weg vom Fenster, wenn ihr von irgendwelchen Gebäuden runterfallt. Wir sind da an einer riesen Sache dran. Man soll die Kuh nicht schlachten, bevor sie gemolken ist. Die Antwort ist nein. Ich konnte richtig sehen, wie... Ich dachte, er stürzt sich auf mich. Und auf einmal ging Eva dazwischen und drängte Paul zur Seite, so, mit dem Arm. Es war komisch, alles ging total schnell, aber irgendwie sah ich, sie zittert. Obwohl es warm war. Warum warten wir nicht einfach ab, ob Blumberg was unternimmt? Es hat mich total von den Socken gehauen. Ich meine, wie klar und logisch das kam von ihr. Aber am nächsten Morgen dachte ich, Scheiße, du hast das Heft aus der Hand gegeben. Siehst du, da im Dunst den Tower? Das ist das Gebäude, wo der junge Mann aus dem 2. Stock gesprungen ist. Die Ärzte sagen, sie hätten ihn nur hochdosiert in den Griff bekommen. Er wollte ständig weg. Und das mit gebrochenen Beinen. Natürlich wollte er das. Der ganze Schwarm um Paul wurde von dieser Unruhe erfasst. Mirko hat mir erzählt, sie hätten die Entscheidung aufzuhören oder weiterzumachen an Blumberg geknüpft. Ach, tatsächlich? Ihr habt es geschehen lassen. Erinnerst du dich an das Call-in? Ich weiß, was du sagen willst. Das andere ist vorhergesehen haben. Die Evolution führt über Schwärme und Stämme zum Individuum. Der Fötus im Mutterleib durchläuft diese Entwicklung im Kleinen. Möglich, dass er zu einer bestimmten Zeit ein Schwarmwesen ist mit einem entsprechenden Sensorium. Die Bioakustik gibt uns vielleicht erstmals die Möglichkeit, diesen Sinn anzusprechen, über eine sogenannte akustische Verkoppelung mehrerer Personen. Ich bin selbst vom Fach, ja, und ich möchte dem Kollegen doch entschieden widersprechen. Erstens, die Erkenntnisse im Bereich der Bioakustik sind mit Vorsicht zu genießen. Und zweitens hat die Evolution ja auch ihren Sinn, ja? Was passiert denn, wenn man Sinne wachruft, die man zum Leben nicht mehr braucht? Und was passiert mit den Sinnen, die man braucht? Es ist doch denkbar, ja, dass es da eine Kollision gibt, dass sie blockieren. Wir bleiben. Alle zusammen. Wo? Kommt alle. Treiben lassen. Wir gehen. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Scheiße, wo wolltet ihr hin? Ah, sie kommt zu sich. Junge Frau? Ich rufe trotzdem lieber einen Arzt. Alexander hier. Ich wollte dich was fragen. Wie läuft das mit den Bonuspunkten bei Blumberg? Hängt das ab davon, wie viele im Schwarm mitlaufen? Das ist eine Frage. Naja, ich meine, wo wir 2 weniger sind. Wieso 2? Naja, erst das mit Schäfer und jetzt das mit Eva. Was ist mit Eva? Die Eva? Die ist von der Scheibe gelaufen. Alpha Kreuz 0732. Ja. Was hast du über den Hook rausbekommen? Blumberg wird die Sache zu riskant. Die Öffentlichkeit. Gib dir nicht bald ein paar brauchbare Daten, gibt es auch kein Wunschprojekt mehr. Auf jeden Fall nicht mit dir. Hallo? Ist es ordentlich? Kreuz 0732. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht. Dann hat er sich gemeldet. Ich meine Mirko. Ich war mit dem Check in der Klinik durch, nach dem Stunt mit der Scheibe. Es war alles in Ordnung, eine leichte Gehirnerschütterung. Abgesehen davon, dass ich mich irgendwie high gefühlt habe. Was könnte ich tun, was du nicht kannst? Du weißt das schon, Paul und mir, stimmt's? Sie hat geglaubt, ich ziehe eine scheiß Eifersuchtsnummer durch. Dabei... Dabei was? Aus verletztem Stolz? Weil sie sie abserviert hat? Quatsch. Ich wollte Eva von den anderen fernhalten. Damit sie nicht in Gefahr gerät. Dann hatten sie also noch Gefühle für sie. Herb, aber das habe ich da nicht wirklich wahrgenommen. Was heißt das, Sie haben das nicht wahrgenommen? Egal, wir sind hier nicht im Verhör. Ja, aber es erklärt Ihr weiteres Verhalten. Das ist ja etwas widersprüchlich. Wusste ich doch. Sie hat's mir abgekauft. Und dann bin ich zu Blumberg. Diese Nerds haben mich angesehen und gedacht, die arme Sau, die wird gerade abgeschossen. Lassen wir ihn an die Auswertung. Nein, anders. Die haben gedacht, dieser Mirko ist uns scheißegal. Aber der Kleine, der wollen wir gern mal in die Wäsche. Diese Wichser. Die hätten ihn auch so an die Daten gelassen. Besser, zählt er nicht mitzukommen. Ja, weshalb? Wissen Sie's? Keine Ahnung. Ich war eh auf einem Trip. Als hätte ich Visionen. Irgendwas ging ab. Ich war total spitz, auf eine gewisse Art. Also nicht auf Sex direkt, aber... Ach, ich kann es nicht erklären. Ich wollte nur zu den anderen. Du wusstest, du hast nur noch diesen Tag ganz und diesen einen, bevor irgendwer aufmerksam wird wegen der Unfälle. Ich frage mich, welches Risiko ihr eingegangen seid. Bewusst eingegangen. Deswegen hast du mich hierher bestellt, um mich das zu fragen. Ich will fair sein. Vielleicht gehört ihr ins Gefängnis, vielleicht nicht. Das entscheiden wohl andere. Warum gehst du nicht in die Öffentlichkeit und wartest ab, was passiert? Das sagte ich bereits. Na schön. Das Risiko. Je sicherer du deiner Sache bist, desto weniger nimmst du es wahr. Objektiv wird es größer, subjektiv löst es sich auf. Klingt gut. Andere brauchen für den gleichen Effekt Drogen. Oder gehen zu den Antikonsumisten. Eure Aktionen überschreiten gerne die Grenzen des Legalen. Da solltest du das Gefühl kennen. Wie spitz finde ich. Aber klug warst du ja schon immer. Ja, und du warst schon immer einen Tick zu verbohrt. Aber brillant. Ich habe mir dann die Aufzeichnungen angesehen. Im Computer die Ausdrucke. Tja, Überraschung. Systematische Auswertung? Fehlanzeige. Da waren höchstens Zeichnungen am Rand. Wolken, Vögel. Ich hab gedacht, was soll denn der Scheiß? Sie kennen ja die Kopie. Aber wie haben Sie erkannt, worum es geht? Der Ablauf der Bilder, die Bewegungen des Schwarms, im Verlauf. Es sah aus wie unecht. Also, wer denkt schon, dass Menschen sich so gleich bewegen? Eigentlich unmöglich. Hier. Einen Tag vor dem Tag X. Dieser Punkt hier. Ist doch die Person, an der sich die anderen ausrichten. Ja. Mir war sofort klar, das ist Paul. Wer sonst? Es sind so viele hier. Sie wollen alle dabei sein. Wer? Wer? Ich weiß nicht wer. Jan Blumberg ist da. Und andere. Und ganz schon. Auf einmal springt er auf. Hey, nimm mich mit, sag ich. Vergiss es, dachte ich. Halt sie vom Schwarm weg. Lass sie hier. Die zwei Typen an ihren Computern, die kriegen das mit. Der eine guckt vom Bildschirm auf. Und dann ruft sie in die Runde. Hey, mag mir einer seinen Wagen leihen? Er musste mich mitnehmen. Sonst wäre ich halt anders nicht. Ich hatte ihn in der Hand. Wir sind am Auto und da sagt sie zu mir, sie steigt nur ein, wenn ich ihr die Daten gebe. Welche Daten? Die Daten, auf denen Paul und ich vögeln. Marco. Dabei hat sie mir ins Gesicht gesehen und mit der Hand über die Wange gestreichelt. Dann ging der Voicer. Also hat er den Druck, weil er die anderen am Haken hat. Und was sagt denn das? Je tiefer ein Ziel, desto eher wird es leer. Die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 10.000. Wow. Und wo liegt das Problem? Ein Haken kauft sich ein. Mit der möglichen Folge kurzzeitiger Verhaltenstörung. Oder dauerhafter Lähmung. Manch einer bleibt dann im Rollstuhl gefesselt. Ein Ganzer. Er hatte einen Unfall. Er ist skrupellos. Überlegt er den nächsten Schritt rund. Aussteiger kommen glimpflich hin. Tilt. Totale Blockade. Ich war vollkommen leer in der Birne. Und dann, ich war auf einmal so wütend, scheiße wütend. Auf mich, auf die Anruferin, auf Eva, auf Paul, auf alle. Hey, was ist, Mirko? Geht's endlich los? Halt die Klappe. Die sind doch nicht da, um den Schwarm abzuwickeln. Was wollen die? Eva, was wollen die da? Ganzhorn, Blumberg, ne? Was für ein Scheiß Desir schleppt Paul mit sich rum? Es geht am besten, wenn Paul dabei ist. Es ist, ein geiles Gefühl, wie... Ach, du musst dir die Daten anhören. Du musst es spüren und du gehst total ab. Wir gehen davon aus, dass es einerseits eher individuelle Wünsche gibt und andererseits sehr tiefe Wünsche, die mit dem Menschen als System zu tun haben. Diese liegen verborgen, verborgen unter dem Schutz der kulturellen Entwicklung, der persönlichen Entwicklung, der sozialen und der psychologischen. Also ich denke, der ganze Schutt, von dem Sie so reden, Professor Ganzhorn, der macht doch den Menschen erst zum Menschen. Alles macht den Menschen zum Menschen. Angefangen mit dem Wunsch, an der Brust zu nuckeln. Später fährt er lieber ein teures Auto. Wunsch ist Wunsch, Produkt ist Produkt. Du musst es spüren, du musst dir die Daten anhören. Da hat's Klick gemacht. Pauls Daten. Die wollen an Pauls Daten ran, in dem Moment, wo alle synchron sind, wo alle eins sind. Paul ist der 6-Millionen-Dollar-Mann. Was ist jetzt? Einsteigen. Was ist denn das? Nimm das Ding aus dem Ohr, verdammte Scheiße. Nimm das raus. Ich habe da erst bemerkt, sie hat den Clip im Ohr für die Verkopplung. Vor allen Dingen, ich wusste, sie kann hier gar nicht auf Empfang sein. Du sollst den Scheiß aus dem Ohr nehmen, habe ich gesagt. Ich hatte echt Angst vor ihm in dem Moment. Ich habe seine Hand genommen und bin wieder aus dem Wagen gestiegen und das ging vollkommen instinktiv. Bitte, Mirko, ich muss zu den anderen. Bitte, tu's für mich, hm? Mirko, komm. Komm, Mirko. Was hörst du da? Sag schon! Hey, was soll das? Er hat mir das Ding vom Kopf gerissen. Deswegen gibt's keine Aufzeichnung ab da. Ich war perplex irgendwie. Dann hat er Stoff gegeben. Mit offener Beifahrertür. Irgendwas wird mir einfallen, dachte ich. Ich muss dahin, zeigen, dass ich da bin, dass man das Spiel nicht ohne mich spielt, so einfach. Und der Anruf? Wer ist schon Alpha Kreuz 0732? Scheiß auf den Anruf. Warum rückt Alpha Kreuz nicht mit der ganzen Wahrheit drüber, habe ich gedacht. Wenn die Maschine richtig läuft, musst du eben voll in die Eisen steigen, willst du sie stoppen. Und dann sind sie zum Schwarm, der in der Bauruine von Femmel Air war. Ja, komisch, wie? Und die anderen? Die wollten sie nicht schützen? Jeder wusste, auf was er sich einlässt. Sagen wir es so, irgendwie habe ich geglaubt, wenn es hart auf hart kommt, habe ich alles im Griff. Ich hole den Cup, rette die Menschheit und als Lohn kriege ich die Braut. Ich dachte, ich habe so 10 Minuten Vorsprung vor ihr. Wir haben Mirko kommen sehen. Da, über die Straße da vorne. Hat euch nicht abgehalten. Wolltest du uns je davon abhalten? Bitte? Ich nehme doch an, du bist Alpha Kreuz 0732. Scharf geschossen. Wir wären ein gutes Team. Wir waren ein gutes Team. Bis du beschlossen hast, den Kampf gegen das zynische System aufzunehmen. Aus gutem Grunde, wie man sieht. Also, welches Risiko? Ich sah sie von unten, auf dem Dach. Ich dachte nur, hoffentlich komme ich rechtzeitig. Rechtzeitig? Wozu? Wozu? Genau wusste ich das auch nicht. 8, 9 Leute waren dann da, von Blumberg. Und leuchtend rote Stühle. Strange. Ich wusste nicht in dem Moment, was ich tun soll. Da winkt mich jemand herbei. Jemand im Rollstuhl. Ganzhorn. Nur keine Scheu, junger Mann. Wir haben mit Ihnen gerechnet. Schauen Sie. Da erst habe ich sie gesehen. Überall. Sie standen verteilt über die Stockwerke auf dem Tower. Ich konnte Alexander erkennen. Serin. Ziemlich oben Paul. Sie standen da, als ob sie auf irgendwas warten. Hier. Setzen Sie es auf. Er hat mir den Clip gegeben für die akustische Verkopplung. Paul? Serin? Hört ihr mich? Alexander? Sie sind nicht ansprechbar. Deshalb können wir dabei sein, ohne Sie zu beeinflussen. Ich dachte, Ganson wird schon wissen, was er tut. Trotzdem dachte ich an den Hook. Wenn's ernst wird, senden wir ein Störsignal aus. Das bringt alle runter, unter den kritischen Punkt. Dann entkoppeln wir sie und wir haben die Daten. Reine Daten. Der Moment, in dem der Schwarm ganz eins ist. Spüren Sie es? Es geht los. Ich kam genau in dem Moment auf die Terrasse. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Ich erinnere mich nur, dass mich irgendwer rausgelassen hat. Aus einem Auto. Eva! Lassen Sie nur! Ihr wird nichts passieren! Wie will er das wissen? Ich bin hinter ihr her, den Tower rauf. 5 Etagen. Vorletzter Stock finde ich sie. An der Kante. Hand in Hand. Sie stehen nebeneinander. Voll der Kitsch. Eva atmet heftig, ist genauso fertig wie ich, aber dabei... Sie wirkt vollkommen ruhig. Eva! Keine Reaktion. Ich gehe näher ran. Eva! Paul! Ich war platt, ich meine... Ich wollte, dass wir reagieren, trotzdem war ich überrascht. Was ist hier los? Wir fliegen! Was meinst du, verdammte Scheiße? Das geile Gefühl, von dem ich gesprochen habe. Das Gefühl, dazuzugehören, ohne Wenn und Aber. Zu wissen, was zu tun ist. Ich meine, kein Zwang, sondern Glück. Das Gefühl, genau das zu wollen. Das Gefühl, anzukommen, obwohl man das Ziel gar nicht kennt. Das Gefühl, dass die anderen genau das mit dir teilen. Das Gefühl, dass jeder dasselbe will. Auf einmal fangen sie an, miteinander rumzumachen. So richtig heftig, als ob ich nicht da wäre. Und ich denke nur, was geht jetzt ab? Halt sie fest, Paul, nicht los. Ganz sachte. Und breitet die Arme aus. Und ihr habt gewartet und nicht eingegriffen. Nicht wahr, Ganson? Es gab in dem Moment keinen Grund. Aber wir haben gemerkt, plötzlich ändert sich was. Was macht sie dann nur, denke ich? Ich erinnere mich. Ich war direkt hinter ihm. Ich habe mich an ihn geschmiegt. Sie sind verkoppelt. Verkoppelt. Es war auf einmal klar wie sonst was. Eva klingt sich nicht in den Schwarm ein, sondern spielt ihm irgendwas zu. Natürlich, die Scheißdaten, diese verfickten Scheißdaten, die ich auch noch zurückgegeben habe. Sie hatte sie auf ihrem Clip. Noch immer. Ich spüre es. Wir werden fliegen. Zusammen. Es geht los. Alle. Es ging auf einmal ganz schnell. Der junge Mann, Paul. Es war wie in Zeitlupe. Er stößt sich langsam ab. Ich denke, halt ihn! Halt ihn! Die Arme weit ausgebreitet. Er fällt. Und schlägt auf. Und schlägt auf. Ihr habt so ein Glück gehabt, Ganson, dass außer Paul niemand zu Schaden gekommen ist. Glück? Ich nenne es Pech, was Paul betrifft. Der Rest lief wie geplant. Gibt's auch einen Nobelpreis für Selbstgerechtigkeit? Fragt sich, wer den bekommt. Ich habe genug von deiner Inquisition. Wie heißt es so schön? Wenn du einsam bist, ist der Stolz dein einziger Freund. Fühlen Sie sich schuldig an Pauls Tod? Sie meinen, weil ich ihm die Daten zugespielt habe. Es hat gewirkt, als hätte jemand einen Turbo gezündet, ich weiß. Eine Rückkopplung und der Hook geht ab. Aber deswegen... Nein. Eher fühle ich mich mies gegenüber Mirko. Gegenüber Mirko? Ja. Um ehrlich zu sein, da war mehr zwischen uns als nur das Candlelight-Dinner. Vielleicht wollte ich mich an ihm rächen auf eine Art. Für seine beschissene Haltung, als er meinen Bruder rausgekickt hat. Familienehre. Ich weiß nicht. Manchmal braucht man lange, bis man sein eigenes Handeln durchschaut. Stolz? Das ist das Einzige, was dich am Leben hält, wenn... Wenn dir eine von diesen Betreuerinnen die Hose runterzieht, um dir den Arsch abzuwischen. Gib einfach zu, dass du zu weit gegangen bist. Glaub mir, es gibt keinen Moment, in dem ich vergesse, dass ich für den Rest meines Lebens an dieses Ding hier gefesselt bin. Ich habe mir und Blumberg was vorgemacht. Es gehe um mein Produkt. In Wirklichkeit ging es um mich. Ich wollte, dass der Hook vollständig greift. Ich wollte es, weil ich gehofft habe, dass eine Lähmung, die durch einen Hook ausgelöst wurde, auf diese Art rückgängig gemacht werden kann. Bist du jetzt zufrieden? Hätte ich Paul retten können? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Sie stellen Fragen. Vielleicht wollte ich es ja gar nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, es ging um Bruchteile von Sekunden. Trotzdem, es ist möglich. Warum sagen Sie mir das? Ich habe überall Schulden. Ich bin immer noch auf Bewährung und ich habe keinen Job mehr. Das hätte nicht so weit kommen lassen. Ich kann mir zumindest einreden, ich bin wegen Eva dabei geblieben. Hören Sie, ich rede die ganze Zeit. Was halten Sie davon? Ich meine es ernst. Wie wäre es mit einem Drink? Heute Abend? Nein? Nein? Schade. Aber Sie haben gelächelt. Geben Sie es zu. Hast du jetzt, was du wolltest? Ja. Früher oder später reden sie alle. Oh, dann besteht ja noch Hoffnung. Was dich betrifft, wäre ich mir nicht sicher. Mirko und Eva haben mein Wort, dass ich sie raushalte. Dein Wort? Sie wissen nicht einmal, wer du bist. Alpha Kreuz 0732. Das ist Schnee von gestern. Dir ist sicher aufgefallen, dass Alpha Kreuz 0732 erheblich mehr dafür hätte tun können, dass das Wunschprojekt rechtzeitig kentert. Aber dann wäre das Manuskript in deiner Schublade nicht die Hälfte wert. Die Story ist hervorragend recherchiert und basiert auf gründlichen Interviews. Alle haben sie die Wahrheit erzählt. Es war ihnen ein Bedürfnis. Glaube ich dir. Und vielleicht teilst du ja dieses Bedürfnis. Ich zumindest hatte diesen Verdacht, als ich hier hinkam. Denk darüber nach und ruf mich an. Oder besser noch Mirko. Oder beide. Mach's gut. Hey, Ganson. Und was sag ich dann? Naja, zunächst mal deinen Namen. Das Wunschprojekt von Christopher Janssen. Erma, Kathleen Gavlich. Ganson, Peter Dauer. Mirko, Vanja Müs. Eva, Helene Grass. Paul, Barnaby Metschurat. Alexander, Benjamin Reding. Cetin, Tobias Schenke. Serin, Miriam Abbas. Und Alexander Hauf, Mehmet Yilmaz, Götz Schulte und Nadja Schulz-Berlinghoff. Technische Realisation, Jonas Bergler. Musikauswahl, Frank Dommert. Regieassistenz, Philipp Brühl. Regie, Petra Feldhoff. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2005.